Der Programmzettel verspricht Texte aus 40 Jahren. Ich habe versucht, mich daran zu halten. Der erste Text ist von 1955, ist aber nicht der älteste. Bilder. Bilder bedeuten alles im Anfang, sind haltbar, geräumig. Aber die Träume gerinnen, werden Gestalt und Enttäuschung. Schon den Himmel hält kein Bild mehr. Die Wolke vom Flugzeug aus ein Dampf, der die Sicht nimmt. Der Kranich nur noch ein Vogel. Der Kommunismus sogar das Endbild, das immer erfrischte, weil mit Blut gewaschen wieder und wieder der Alltag zahlt ihn aus mit kleiner Münze, unglänzend von Schweiß blind. Trümmer, die großen Gedichte, wie Leiber lange geliebt und nicht mehr gebraucht jetzt, am Weg der vielbrauchenden endlichen Gattung. Zwischen den Zeilen Gejammer. Auf Knochen der Steinträger glücklich. Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken. Ich lese ein paar Texte aus Stücken. Das erste ist Die Umsiedlerin von 1961. Da lese ich den Anfang und den Schluss. Eins, Feld. Ein Bauer mit Handwagen, darauf Grenzsteine. Ein Bauer mit Transparent, Junkerland in Bauernhand. Im Moment findet die Umkehrung statt wieder. Deswegen ist das vielleicht heute interessant. Ein Bauer mit roter Fahne, Beutler mit Papier. Ein Akkordeonspieler, Musik. Beutler macht die Musik aus. In Durchführung der Verordnung, die Enteignung von Junker und Großgrundbesitz betreffend, der mit dem heutigen Datum abgeführt wird in Bauernhand. Bauer mit Transparent rät schneller, Bürgermeister. Beutler eins nach dem anderen, vor dem Leib die Predigt. Zum Bauern mit der Fahne, bück dich. Den Bauern als Schreibtisch benutzend. 5 Hektar Bodenanteil hiermit an Kafka, Erwin, Gutsarbeiter, vorher Personen 8. Bauer mit Transparent, der steckt in meiner Haut. Und der erste Tag, dass ihm sein Fell passt, ist heute. Den Spaß mit der Frau zähle ich nicht, eine Frau ist ein halber Spaß zum Preis von 8 Kindern. Das Freibier am Wahltag zähle ich auch nicht, kurz war der Aufschwung, 4 Jahre lang der Kater. Blut gab ich für Bier im Krieg, den ich gewählt habe. Meine Haut ist international, Prügel in Deutschland, in Frankreich Läuse und in Russland Frost. Durch 2 Kriege habe ich sie getragen, sie wurde nicht dünner dabei, aber dicker. 3 Löcher zu viel hat sie davon, sie war nicht dick genug. Reich bin ich vom 3. Der Dank des Vaterlandes ein Silberknie. Der Lebensabend ist gesichert. Wenn Not am Mann ist, wird ein Knie versetzt. Oder die Erben lassen sich Löffel draus machen nach mir. Ich sag's, wie es ist. Bis dato wäre ich gern aus meiner Haut gefahren in eine bessere. In jeder Bibelstunde habe ich dem, er zeigt mit dem Daumen nach oben, im Ohr gelegen um ein feineres Startloch. Oder dass meine Mutter mich zurücknehme. Aber es ist schon so, aus seiner Schale hat keiner einen anderen Ausgang als nach unten, wo der Wurm den Menschen schält. Und mit der Nabelschnur wird dir von Anfang der Rückmarsch in die Mutter abgeschnitten. Und heute sage ich, gut ist, dass es so ist, und meine Mutter war der richtige Eingang. Beutler, kürz deine Sprüche, Kafka, du hältst die Bodenreform auf. Kafka, verbindst du mir das Maul dem Ochsen, der dich gewählt hat, Bürgermeister, Gutsmelker vorher? Seit Olim habe ich keine Lippe riskiert aus Angst um den Kragen. Jetzt red ich, bis mir die Schnauze schäumt, nämlich mir ist eine neue Zeit angebrochen. Er zieht eine große Taschenuhr vor 1 Minute. Beutler, bist du jetzt fertig? Kafka, ja. Er wirft das Transparent weg und schleppt einen Grenzstein auf sein Feld. Beutler, der nächste in Durchführung und so weiter. Der Bauer mit der Fahne verwandelt sich wieder in einen Schreibtisch. Beutler, 5 Hektar Bodenanteil wie gehabt an Rapp, Franz, Umsiedler, Personenstand, 4-köpfig. Bauer mit Fahne noch gebückt, hier. Und der 5. steckt schon in der Mutter, wächst um die Wette mit der Saat, wie stets mit Saatgut überhaupt, aus nichts kommt nichts. Vor meinem 1. Halm schießt er heraus und kräht nach seinem 5. von der Ernte. Was sage ich ihm, kehrt Marsch, die Bodenreform hatte ich nicht vorgesehen, für dich kein Halm. Beutler, dein Kind soll füttern, wer's gemacht hat. Hat dir die Bodenkommission die Frau gepflügt? Bauer mit Fahne, der Russe. Beutler, dann halt's Maul und resonier nicht. Er hat dir eine Bodenreform gemacht dazu. Bauer mit Fahne, ich mach mir meine Kinder lieber selber. Das Feld geht vor der Frau, was wird mit Saatgut? Auftritt Flint, der Parteisekretär, mit Fahrrad, er trägt das Transparent. Flint, ich komm vom Kreis, Saatgut kommt hinter mir. Bauer mit Fahne, wann kommen Pferde? Flint, wie der Satan bin ich gefahren, dass ich zur Bodenreform zurechtkomme, auf die das Volk gewartet hat seit Münzer. Bauer mit Fahne, nichts gegen die Musik, wann kommen Pferde? Beutler, Musik. Musik. Flint, gib dein Klavier kein neues Lied her. Akkordeonspieler, ich kann kein neues Lied. Flint, ich bring's dir bei. Er stellt sich hinter den Akkordeonspieler und führt ihm die Hände. Bauer mit Fahne, nichts gegen die Bodenreform. Wann kommen Pferde? Beutler, was willst du? Deutschland hat den Krieg verloren. Flint, ihr habt den Krieg gewonnen, merkt ihr es noch nicht? Ein Jahr, dann fährst du deinen eigenen Traktor, du auch, und habt vergessen, was ein Pferd ist. Bauer mit Fahne, bis dahin liege ich selber unterm Pflug. 5 Hektar nähren mich nicht und meinen Nachwuchs. Flint, so nähren sie einen anderen. Zu Beutler, streich ihn aus. Beutler tut es. Bauer mit Fahne, der Strich geht in den Magen. Beutler, du wirst bedient nach Wunsch, Umsiedler. Bauer mit Fahne, mein Wunsch heißt 5 Hektar. Beutler, die Revolution kennt keinen Aufenthalt und weiter geht die Bodenreform der nächste. Bauer mit Fahne nimmt die Mütze ab. Was meine Schnauze etwa hier gefehlt hat, bitte ich die Herren ergebenst, meinen Bauch nicht anzukreiden. In Erwägung, weil der 5 Mägen hat, ich werde mich dankbar zeigen. Flint brüllt, behalt die Mütze auf und lass den Herrn weg. Bauer mit Fahne setzt die Mütze auf, jawohl. Flint, und wenn du wissen willst, wer hier dein Herr ist, kauf dir einen Spiegel. Bauer, jawohl. Flint, und wenn du einen Herrn brauchst, außer dir, hinter der Elbe ist der Markt für Knechte. Lauf, dass du dich noch vor der Krise loswirst. Bauer, hier bleiben, wenn's erlaubt ist, wär mir lieber. Flint, gut, ich erlaub's dir, aber mit Bewährung. Was deinen Dank angeht, der ist für die, die es nicht mehr brauchen, weil sie nichts mehr brauchen, weil sie sich ausgegeben haben dafür, dass du in deinen Acker deinen Schweiß jetzt investieren kannst. Nämlich keinen Schritt auf eigenem Boden gingst du, hätten die vorm letzten Gang gescheut wie ihr vorm ersten. Bauer mit Fahne, ich hab's verstanden. Er lässt die Fahne fallen und nimmt seinen Grenzstein vom Wagen. Flint hebt die Fahne auf. Bauer mit Grenzstein, hab ich die Hand frei? Akkordeonspieler, scheiß auf deinen Grenzstein. Bauer, das könnt euch passen. Er begibt sich auf sein Feld. Flint, wieder ein Kulak mehr. Beutler, Musik. Die 3 ab mit Musik. Flint allein hebt die Fahne auf. Auftritt Rammler. Flint, willst du dir eine Scheibe abschneiden, Kulak von der Bodenreform? Sei froh, dass du 3 Hektar zu wenig hast für die Enteignung. Arm wie ein Junker wärst du 3 Hektar reicher. Rammler, weiß ich, was ein Kulak ist? Ich bin Deutscher. Deine Hand, Flint, hast du keine frei? Will dir keiner die Schleppe tragen, dass du sie selber halten musst, schon bei der Siegesfeier, die Reklame auch? Flint, dass ich dir nicht in die Fresse schlagen darf jetzt, Ortsbauernführer, ist ein nationales Unglück. Rammler, tu dir keinen Zwang an, ich bin CDU. Ich halte die andere Backe auch noch hin aus Parteigeist. Dann kann ich sie beide herzeigen im demokratischen Block. Flint ab, Rammler lacht. Ramla zu den Neubauern, braucht ihr Pferde? Kafka, nicht von dir. Ramla, wollt ihr euch selber vor den Pflug schirren? Gesetzt, ihr hättet einen Pflug. Kafka, wir kriegen. Rapp, von der Bauernhilfe. Ramla, den Gaul. Rapp, den Pflug. Kafka, und wenn ich's mit dem Daumen pflüg, es ist meins. Ramla, meins. Wenn die Katze aus dem Sack springt, heißt sie Kolchose. Meins. Zu Rapp, ich borg dir einen Gaul, Flüchtling. Du gibst mir eine halbe Ernte. So gern ich dir helf, umsonst kann ich's nicht machen, mir hat der Krieg auch mitgespielt. Kafka, wär's so. Ramla, wir kommen alle aus der Mutter, Kafka, und gehen den gleichen Weg in Gottes Hand, der uns gemodelt hat aus einem Klumpen. Ein Dreck, wenn er die Faust macht, sind wir wieder. Vier Sorten Stiefel im Gesicht jetzt auch noch, das halbe Ausland wischt sich an uns ab. Der letzte Jud kann uns in Scheiben schneiden, der Deutsche muss zusammenhalten, mein ich. Kafka, wir kommen aus verschiedenen Müttern, Ramla. Und wenn mein Hund dich anpisst, sind wir quitt. Mein erstes Bett war deine Ackerfurche. Hoferbe vor dem ersten Schiss warst du. Mein Acker ist zu schad für deine Stiefel. Geh mir vom Feld, Kulak. Ramla, was willst du, Kafka? Zum Ausbeuter ist der Mensch geboren. Du auch. Das wäscht dir kein Regen ab, das ist Natur. Der Herrgott hat dich so geschaffen, mach was. Vor der Entbindung hast du deine Mutter schon ausgenommen, Parasit und Blutsäufer am Nabelschlauch. Und ohne Rücksicht dann Milch getankt an ihrer Brust ein Jahr oder länger. Ich hätte auch gern Kommunismus, die Idee ist gut, wenn nur die Menschen besser wären. Der Kommunismus ist was für die Zeitung. Zu Rapp, ein ganzer Gaul für eine halbe Ernte. Ramla ab. Kafka, ich weiß, wer hier den Dummen macht. Rapp, ich auch. Flint, ein Bauer mit Büchern. Flint, Bücher, woher? Bauer, vom Schloss, wo sonst? Flint, schaff sie zurück. Bauer, warum? Kein Hahn kräht danach, seit die Herrschaft Ausgang hat. Das halbe Dorf kocht seine Wassersuppe und wischt sich den Arsch mit der Schlossbücherei. Warum soll gerade ich die Ausnahme machen? 8 Mäuler und kein trockener Ast im ganzen Landkreis. Nach 3 Wochen Regen 8 Ärsche und kein Papier. Willst du Bücher lesen, den Magen an den Knien? Ich bin schon spät dran, die Dicken sind vorbei. Am besten ist mein Kampf, das kauft in Berlin der Amerikaner. Er geht, Flint ihm in den Weg. Schiller und Goethe, wer hat ihm den Bauch gefüllt? Homer, wer hat ihn angezogen? Kein Buchstab ohne dich und kein Gedanke. Dein krummer Buckel, deine krumme Hand, und dir ist's für den Rauch und für den Hintern. Die Bücher sind Gemeindeeigentum, schaff sie zurück aufs Schloss, Kulturhaus, morgen. Bauer, mach's selber, Jesus, ich hab andere Sorgen. Er lässt die Bücher fallen und geht ab. Flint hebt die Bücher auf und geht mit Fahrrad, Fahne, Schild und Büchern. Auftreten Hitler mit Eva Braun Brüsten, angebissenem Teppich und Benzinkanister und Friedrich II. Von Preußen, der ihn verfolgt, zwischen den Beinen seinen Krückstock. Hitler springt Flint auf den Rücken, Friedrich II. Springt Hitler auf den Rücken, wiederholte Versuche Flints, sie abzuschütteln. Bei jedem Versuch fällt etwas anderes oder alles andere mit. Das Fahrrad, die Fahne, das Schild, die Bücher. Ich würde gern noch die 2 letzten Szenen lesen aus dem Stück. 14. Kate, Niet, Vondrak. Niet ist die Umsiedlerin, also eigentlich die Titelfigur, und die ist schwanger von Vondrak. Vondrak ist der, ja, wenn man will, der beste Biertrinker des Dorfs und eine Art Freigeist und Anarchist. Vondrak, ich gehe zum Amerikaner. Gehst du mit? Niet, ich bleib, wo ich was krieg. Vondrak, scheiß drauf, das düngt. Pause. Vondrak, es ist nicht so, dass ich nicht gern gehe, aber was dich betrifft, gehe ich nicht gern. Er zieht einen Geldschein aus der Tasche. Mancher vielleicht gibt, was er hat, der Frau her aus Liebe und zum Abschied, wenn er fortgeht. Ich gebe mehr, als ich habe. Das ist ein Markschein. Er ist geborgt. Mein letzter und ein Bier wert. Jetzt nicht mehr, weil ich ihn zerreiß jetzt. So wie der jetzt auseinander ist, sind wir's. Und wir gehören zusammen wie die Hälften. Und keine Hälfte zählt ohne die andere. Nimm's, wenn du willst, für einen halben Trauschein. Ein ganzer wird's vielleicht, wenn ich zurückkomme. Er gibt dir die Hälfte des Geldscheins, steckt seine Hälfte ein und geht. Er kommt zurück und nimmt dir den halben Schein wieder weg. Gib her. Wenn Inflation kommt, stehe ich trocken. Wenn ich ihn flüssig mache, ist er mir sicher. Vielleicht sehen wir uns auf dem Mond wieder durch den Luftdruck von der Wunderwaffe im nächsten Krieg. Dann gebe ich dir drei Ganze für den halben. Ab. Auftritt der Bauer mit der Mütze. Mütze. Zum Amerikaner sagt er, und doch ist's von Deutschland nach Deutschland. Ein Katzensprung, das Gras wächst drüber und nüber, aber der Mensch braucht Papier. Ich bin im Badischen gewesen, mit 8. Meine Mutter ist von da. Berge wie Pfannkuchen, Wald oder Wein drauf, mit Wasserstürzen, das rauscht wie die Sintflut und hat Gewalt wie 1000 Ochsen. Felsen auch, alt wie der Mond, älter vielleicht. Das Moos drauf, alle Jahre neu. Von den Burgen rede ich nicht. Ich verstehe nichts davon. Mir gefällt in Flins das neue Silo. Nied. Über die Weichsel mit dem Dreck bei Eisgang war meine erste Reise. Die Pferde gingen zu den Fischen gezogen von den Wagen und die Bauern, weil sie ihr's nicht lassen wollten, gingen den Pferden nach. Und was der Pole nicht hatte kriegen sollen, die Weichsel hat's. Mütze. Frau Nied, wollen Sie Frau Kupka heißen? Kupka bin ich. Der Acker hinterm roten Busch ist meiner, seit ich aus Ostpreußen weg bin. Alt 44, Witwer seit der Evakuierung, mit einem Kind, es ist ein Junge, 14. Der Hof braucht eine Frau am Herd besonders und das Bett ist auch kalt. Was ich hab, ist mir zu wenig, wenn ich's bloß allein hab. Nied. Drei Mäuler schlingen mehr als zwei und ich brächt noch eins mit und eins zu viel vielleicht. Mütze, was die Frau mitbringt, soll mir recht sein, wenn sie zwei Hände mitbringt und was eine Frau für den Mann hat. Nied, ich hab gesagt, dass ich den Hof nehme und es sagen war mir schwer, ihn kriegen auch, weil einer mich will, soll ich's nicht mehr wollen jetzt. Mütze, zwei Händen wird das kleinste Feld zu groß. Sie wissen vielleicht nicht, was Sie sich da aufladen. Das Feld, wenn Krieg war, hat viel Steine. Wenn's aber ums Brot ist, was ich hab, ist ihr's. Und bin ich Ihnen nicht der Richtige, bin ich nicht der, der krumm nimmt. Und was Bier angeht, wenn Sie vielleicht da Misstrauen haben aus schlimmer Erfahrung, Bier trink ich so viel, wie mein Kopf Haare hat und der hat so viel. Er nimmt die Mütze ab und zeigt seine Glatze. Nied lacht. Kein anderer wär's wohl, wenn ich einen Mann wollt und einen Vater für mein Kind, ich will's nicht. Grad von den Knien aufgestanden und hervorgekrochen unter einem Mann, der nicht der Beste war, der Schlimmste auch nicht, soll ich mich auf den Rücken legen wieder in Eile unter einen anderen Mann. Wär's auch der Beste und sie sind's vielleicht, als wär kein anderer Platz, für den die Frau passt. Glatze, ich sag auch, warum soll's der Mann sein immer, der oben liegt? Ich denk da anders. Die Zeit muss ja auch kommen, wo der Bauer ein Mensch ist, wie im Kino jetzt schon, und kein Pferd mehr. Und die Frau auch nicht mehr zum Bespringen bloß und Kinder kriegen und alt werden in der Arbeit. Und vielleicht erleben wir's oder die Kinder, die wir vielleicht erleben werden, wenn die Frau will. Er zeigt auf das Kartendach. Das Dach ist hin, Hilfe werden sie brauchen. Wenn's nicht fürs Leben ist, ist's in der Arbeit. Und vielleicht kommt man sich da näher und hilft sich in anderen Sachen gegenseitig dann auch. Und nicht tagüber bloß. Nied, vielleicht. Beide ab. Nied in die Karte. Auftreten Rammler und Treiber betrunken. Rammler. In Granzow werden Plätze verkauft für die Arche, im Fall, dass die Welt untergeht. Ich überleg schon, ob ich einen Platz kauf. Treiber. Der Westen arbeitet an meiner Befreiung. Aber was habe ich davon, wenn mir die Seele gerettet wird durch Bomben auf den Schädel mit lieber Tod als Rot? Lieber arbeite ich auf meine Liquidierung als Klasse hin und übernehme den Vorsitz in der Kolchose. Dich nehme ich als Buchhalter, du kannst nicht rechnen. 15. Hoftor, Treiber und Frau. Die Frau, die Agitatoren kommen. Treiber legt den Hund los. Treiber, Frau und Hund nehmen vor dem Tor Aufstellung. Auftreten Flint, Henne, Siegfried, ein Arbeiter. Flint als Veteran beschwert mit Orden. Siegfried, du hältst den Sozialismus auf, Treiber. Du bist das Rad, das ihm am Wagen fehlt auf seinem Siegeszug durch die Gemeinde. Der Daumen, der von unserer Faust absteht. Wie soll die, wenn der Daumen Abstand nimmt, den Imperialismus auf die Bretter schicken, ehe er uns mit der Bombe über den Kopf kommt? Der weiße Fleck auf unserer Siegesmeldung, auf die der Kreis seit 7 Wochen spitzt. Er hat dich schon an den Bezirk gemeldet als LPG und nicht mehr einzeln im Vertrauen auf deine baldige Einsicht, Treiber. Du stehst als neuer Mensch auf dem Papier. Wie lange willst du dem Papier noch nachstehen? Treiber, was ist mit Rammler? Siegfried, der Kollege Rammler hat seiner Perspektive durch die Flucht sich entzogen. Henne, ja, mit einem Koffer gestern. Siegfried, 3 Jahre sind's im August, dass unsere Trecker Benzinverfahren und Arbeitszeit im Bogen um deine 40 Hektar, weil du blind bist für deinen Vorteil und den Holzweg vorziehst, der breiten Straße in den Sozialismus. Und wie der Gaul vorm ersten Auto scheust vorm Umzug aus dem Ich ins Kollektiv, das dir den Buckel frei macht, Treiber von Grund und Boden. Ihr wollt's uns nehmen, sag's deutsch. Flint, ja, vom Buckel. Arbeiter, süßer Tod, sagte der Möbelpacker, als ihm der Geldschrank das Kreuz brach. Treiber, wir brauchen euren Sozialismus nicht. Wir haben, was wir brauchen. Auto, Fernsehen und eine Intelligenz als Schwiegersohn. Soll in den Sozialismus gehen, wer es braucht. Wir halten keinen ab. Uns wollt ihr zwingen. Arbeiter, wann habt ihr Urlaub? Treibern, Urlaub, wir sind Bauern. Mühe und Arbeit, Herr, sind unser Teil hier. Bis uns der Herrgott selber Urlaub gibt. Urlaub, die Milch tritt nicht ins Blut zurück, wenn ich der Kuh den Rücken drehe zum Schwarzmeer, wie der Herr Melker aus der LPG, bei dem der Stall verkommt im letzten Sommer. Das Unkraut hört nicht auf zu schießen, ich muss jäten, unser Feld gehört dem Staat nicht. Fährt sich die Ernte selber ein, uns zahlt kein Staat den Weizen, der am Halm fault. Flickt sich der Mann die Hosen selber, nicht zu reden vom Hunger in der Stadt, den unser Schweiß stillt. Arbeiter zu Henne, steckt die Zigarren ein und gib sie weiter. Zur Frau Treiber. Kollegin Treiber, Sie sind gleichberechtigt nach dem Gesetz. Ihr Mann hat gleiche Pflichten. Wenn er sich weigert, seine Hose selbst zu reparieren oder den Gegendienst, zum Beispiel Küchenhilfe, auch verweigert, macht er sich strafbar nach Artikel 3. Treibern kichert, stößt Treiber an, hast du's gehört? Treiber finster, lässt du dich schon aufwiegeln. Geht mir vom Gut, ehe ich den Hund auf euch hetz. Mein Leben lang habe ich mich abgeschunden, 4 Liter Schweiß pro Tag auf jeden Hektar. In meinem Stall steht kein Stück Vieh, das nicht von mir wär. Über meine Zähne ist kein Happen Fleisch gekommen, den ich nicht mir von den Rippen erst hab schneiden müssen. Arbeiter und deiner Frau. Treibern, ja, das vergisst er immer. Treiber, halt's Maul. Und ihr wollt in den Rachen schieben, was ich mit meinen Knochen abgezahlt hab mit einem Federstrich. Euch Lumpenbauern soll ich die Faulheit stärken für ein Trinkgeld. Henne, dein Trinkgeld geht in die 10.000, Treiber. Treiber, nur über meine Leiche kriegt er mich in die Kolchose. Siegfried, niemand will dich zwingen. Der Sozialismus siegt durch Überzeugung. Wir überzeugen dich, heut oder morgen. Und wenn's nicht morgen ist, ist's übermorgen. Ehe du nicht überzeugt bist, gehen wir dir nicht von der Schwelle, Treiber. Mach dich frei, zerbrich die Ketten, die dein Eigentum dir anlegt, reiß die Binde von den Augen und geh mit uns in eine lichte Zukunft. Flint, entweder auf dem Traktor oder drunter. Arbeiter flüstert mit der Treibern, Treibern kichert. Treiber zum Hund, Weiber. Auf Hunde ist Verlass, die sind treuer als die Weiber. Siegfried, ja, weil sie dümmer sind. Treiber, Fass, Nero. Henne flieht, der Arbeiter zieht eine Wurst, Nero frisst. Treiber tritt nach dem Hund, Bestie, geht ab. Arbeiter, auf Hunde bin ich abgerichtet, schließlich ist das mein 12. Kulak in 3 Tagen. Der Bauer ist vom Hof, wie wär's mit uns, Kollegin? Treibern, Sie sind einer, ich hol ihn, ewig kann er sich nicht sperren. Siegfried, nimm gleich den Antrag mit, hier unterschreibt ihr. Flint lacht zum Arbeiter, was hast du ihr versprochen, kannst du's halten? Der Arbeiter lacht. Treibern kommt schreiend, den Antrag in der Hand. Siegfried, was ist? Will er nicht unterschreiben? Tobt er. Treibern, der unterschreibt nicht mehr. Mein Mann ist tot. Er hat sich aufgehängt in der Garage. Sie fällt in Ohnmacht. Arbeiter hängt sich vorm ersten Urlaub auf. Idiot. Geht ab. Flint zu Henne, geh, schneid ihn ab. Hält ihm ein Messer hin. Henne, ich, den Kulaken, wer hat Ketzer abgeschnitten, 49, dem der den Strick gedreht hat, alle Schuld rächt sich auf Erden und ich schneid ihn nicht ab. Wenn ich so links wie du wär, Flint, mein Messer wär mir zu schade für den Klassenfeind. Er nimmt das Messer, wenigstens weiß er jetzt, wie hängen schmeckt, geht ab. Flint, er hat gearbeitet wie wir, sein Leben war wenig leichter, schwer genug wird's bleiben. Siegfried, und warum schneidst du ihn nicht selber ab, Flint? Flint antwortet nicht. Auftreten Arbeiter und Henne mit Treiber. Arbeiter, da ist er, auferstanden von den Toten. Treiber probiert seine Arme und Beine aus, macht Flugversuche, prüft, ob ihm Flügel aus den Schulterblättern wachsen. Arbeiter, er glaubt's noch nicht. Zu Treiber, der Himmel war besetzt. Die Flügel sind noch nicht gewachsen, Sportsfreund. Siegfried, bei uns ist Platz, Treiber, du bist der Erste, der über seine eigene Leiche eintritt. Hier ist der Antrag. Er nimmt der Frau, die noch am Boden liegt, das Papier aus der Hand. Treiber unterschreibt, auf die Frau zeigend, tot. Arbeiter, sie kommt auch wieder. Treiber, sie war schon immer schreckhaft. Frau, steh auf. Treiber, sind wir im Himmel oder in der Hölle? Treiber, fürs Erste sind wir in der LPG. Treibern, das ist auch gut. Gleich geh zum Vorstand, Treiber, und hol mir einen Krankenschein. Das Herz macht nicht mehr mit. Treiber, mein Rheuma wird auch schlimmer. Beide ab, Treiber stark hinkend. Henne, 10 Jahr saß er uns im Genick, der Hund, 2 Jahr und länger ließ er sich dann bitten. Und wieder stößt er sich an uns gesund. Ich hätte ihn nicht vom Strick geschnitten. Flint, das Feld ging über den Bauern und der Pflug, seit sich die Erde umdreht in der Welt. Jetzt geht der Bauer über Pflug und Feld. Die Erde deckt uns alle bald genug. Entschuldigung, das war etwas länger, als ich gedacht hatte. Meine Ordnung ist nicht sehr exemplarisch, aber ich finde es letztlich doch, was ich suche. Ich würde Ihnen gern einen kurzen Text vorlesen aus dem Stück Zement. Ja, Entschuldigung. Was, nee, geht nicht. Ne? Gut, aber ich denke dran. Ja, ich denke dran. Das ist eine Szene, in der es auch um Bauern geht, aber um russische Bauern. Aus dem Stück Zement. Die Bauern. Bauern und Kosaken, Hände im Mantel oder auf dem Rücken. Batjin Borschtschi, zwischen 2 Soldaten, der verhaftete Chef der Bezirksmiliz Saltanow. Lärm von Pferden, Rindern, Schweinen und so weiter. Die Menge steht im Halbkreis um die Kommunisten stumm. Der Halbkreis wird sehr langsam enger. Batjin, Bürger, Kosaken, Bauern, Unruhe. Borschtschi, hört, was der Vorsitzende des Exekutivkomitees euch sagen wird. Batjin, ich habe den Chef der Bezirksmiliz wegen ungesetzmäßigen Vorgehens verhaften lassen. Die Menge erstarrt, stille. Batjin, er wird in die Stadt gebracht und dem Revolutionstribunal übergeben werden. Stimme aus den hinteren Reihen. Aufgeplustert war das Küken, auf dem Platz ist es spaziert, dort hat man es arretiert.

Macbeth heißt unser gnädiger König und Kriegsherr, der dir diesen Strick zum Geschenk macht, Bauer, damit du fliegen lernst. Merk dir den Namen für die Ewigkeit. Der Bauer betet. Soldat 2 legt ihm die Schlinge um den Hals. Amen. Englische Soldaten treten auf, schlagen die schottischen Soldaten in die Luft und in die Flucht und gehen ab, sie verfolgend. Der Bauer zieht den Kopf aus der Schlinge und will weglaufen. Die englischen Soldaten kommen zurück und greifen ihn. Bauer in Panik, heil Macbeth, König von Schottland. Englischer Soldat, das war dein letztes Heil. Wir werden dich aufhängen, Hund, für diesen Namen als ein Feind Schottlands. Legen ihm die Schlinge wieder um den Hals. Schottische Soldaten treten auf, schlagen die englischen Soldaten in die Flucht und gehen sie verfolgend ab. Der Bauer zieht den Kopf aus der Schlinge und bleibt sitzen. Bauer, ich will mich aufhängen, ehe die Soldaten wiederkommen. Die einen oder die anderen. Die Welt geht auch zu schnell für meinen armen Kopf. Wenigstens werde ich nicht lang leiden. Es ist ein guter Strick. Er legt sich die Schlinge wieder um den Hals. Komm, Herr Jesus.